Der Blick des Arztes wurde ernst. Der Schutzmann erzählte ihm, dass der Verunglückte von einem Rad erfasst und etwa 30 Schritte auf der Straße mitgeschleift worden sei. »Merkwürdig, dass er noch zu sich gekommen ist«, raunte der Arzt Raskolnikow zu. »Was meinen Sie?« fragte der. »Er wird gleich sterben.« »Gibt es gar keine Hoffnung?« »Nicht die geringste. Er liegt in den letzten Zügen. Außerdem ist der Kopf sehr gefährlich verletzt. Vielleicht könnte man ihn noch zur Ader lassen. Aber es ist zwecklos. In 5 oder 10 Minuten stirbt er bestimmt.« »Lassen Sie ihn doch zur Ader.« »Gut. Ich sage aber im Voraus, es ist völlig zwecklos.« In diesem Augenblick ertönten Schritte. Die Menge auf der Treppe machte Platz, und auf der Schwelle erschien der Priester, ein alter Mann mit den Sakramenten. Ihn hatte ein Schutzmann sofort nach dem Unglück geholt. Der Arzt machte ihm Platz und wechselte mit ihm einen bedeutungsvollen Blick. Raskolnikow bat den Arzt, noch eine Weile zu bleiben. Der zuckte die Achseln und blieb. Alle traten zurück. Die Beichte dauerte nicht lange. Der Sterbende schien kaum etwas zu verstehen. Er konnte bloß abgerissene, unklare Laute hervorbringen. Katharina Iwanowna hatte Lidotschka an die Hand genommen, den Knaben vom Stuhl heruntergeholt und war mit ihnen in eine Ecke am Ofen gegangen und auf die Knie gesunken, die Kinder vor sich. Das kleine Mädchen zitterte. Der Knabe aber kauerte auf seinen nackten Knien ernst da, erhob sein Händchen, schlug ein großes Kreuz und beugte sich zum Boden nieder, wobei er mit der Stirne anstieß, was ihm anscheinend Vergnügen machte. Katharina Iwanowna biss sich auf die Lippen und hielt die Tränen zurück. Sie betete auch. Dazwischen zog sie dem Knaben das Hemdchen zurecht und warf über die nackten Schultern des Mädchens ein Tuch, das sie von der Kommode nahm, ohne sich zu erheben und weiter betend. Die Tür zu den anderen Zimmern wurde wieder von Neugierigen geöffnet. Im Treppenflur drängten sich immer mehr und mehr Zuschauer, Mieter aus dem ganzen Hause. Aber sie überschritten nicht die Schwelle des Zimmers. Ein einziger Kerzenstummel beleuchtete die ganze Szene.